Erster Jahwe sagte zu mir, kauf einen Leinengürtel. Trag ihn um deine Hüften. Er soll nicht nass werden. Zweiter, ich kaufte den Gürtel. Ich legte ihn um meine Hüften, wie Jahwe es sagte. Dritter, dann sprach Jahwe ein zweites Mal zu mir. Vierter, nimm den Gürtel von deinen Hüften. Geh zum Euphrat. Versteck ihn dort in einem Felsen. Fünfter, ich ging zum Euphrat. Ich versteckte den Gürtel dort, wie Jahwe es befahl. Sechster, nach einiger Zeit sprach Jahwe zu mir, geh zum Euphrat. Hol den Gürtel, den du dort versteckt hast. Siebter, ich ging zum Euphrat. Ich holte den Gürtel. Aber der Gürtel war kaputt. Er war zu nichts mehr gut. Achter, dann sprach Jahwe zu mir. Neunter, Jahwe sagt, ich werde den Stolz von Juda zerstören. Ich werde auch den großen Stolz von Jerusalem zerstören. Zehnter, diese schlechten Menschen hören nicht auf mich. Sie folgen ihren eigenen Wegen. Sie dienen anderen Göttern. Sie werden wie dieser Gürtel sein. Er ist zu nichts mehr gut. Elfter, ein Gürtel ist nah am Körper. So wollte ich Israel und Juda nah bei mir haben. Jahwe sagt das. Sie sollten mein Volk sein und mir Ehre bringen. Aber sie gehorchten nicht. Zwölfter spricht zu ihnen, Jahwe, der Gott Israels, sagt, jeder Krug wird mit Wein gefüllt. Wenn sie fragen, wissen wir das nicht? Dreizehnter dann sagt zu ihnen, Jahwe sagt, ich werde alle Menschen in diesem Land betrunken machen. Das gilt für die Könige, Priester und Propheten. Es gilt auch für alle Menschen in Jerusalem. Vierzehnter, ich werde sie gegeneinander schlagen. Väter und Söhne werden sich gegenseitig zerstören, sagt Jahwe. Ich werde kein Mitleid haben. Ich werde sie zerstören. Fünfzehnter, hört zu und passt auf. Seid nicht stolz, denn Jahwe hat gesprochen. Sechzehnter, gebt Jahwe, eurem Gott, Ehre. Tut es, bevor es dunkel wird. Tut es, bevor ihr in der Dunkelheit stolpert. Ihr werdet auf Licht warten. Aber er wird es sehr dunkel machen. Siebzehnter, wenn ihr nicht hört, werde ich weinen. Ich werde viel weinen wegen eures Stolzes. Meine Augen werden voller Tränen sein. Jahwes Volk wird gefangen weggeführt. Achtzehnter spricht zum König und zur Königin, setzt euch tief auf den Boden. Eure schöne Krone ist gefallen. Neunzehnter, die Städte im Süden sind geschlossen. Niemand öffnet sie mehr. Ganz Juda wird weggeführt. Alle Menschen werden weggeführt. Zwanzigste, schau hoch und sieh. Sie kommen aus dem Norden. Wo ist dein Volk, das dir anvertraut war? Wo sind deine schönen Schafe? 21. Was wirst du sagen? Deine Freunde, die du liebtest, werden über dich herrschen. Du wirst Schmerzen haben wie eine Frau bei der Geburt. 22. Du wirst fragen, warum passiert mir das? Es ist wegen deiner großen Schuld. Deine Schande wird sichtbar. Du wirst bestraft. 23. Kann ein Mensch mit dunkler Haut seine Farbe ändern? Kann ein Leopard seine Flecken ändern? Nein. Ihr könnt auch nicht gut handeln. Ihr seid es gewohnt, Böses zu tun. 24. Ich werde sie zerstreuen. Sie werden wie Stroh im Wüstenwind sein. 25. Das ist dein Schicksal. Ich gebe es dir, sagt Jahwe. Du hast mich vergessen und Lügen geglaubt. 26. Darum zeige ich deine Schande. Jeder wird sehen, was du getan hast. 27. Ich sah deine schlechten Taten. Ich sah deine Untreue und deine Schande auf den Hügeln. Wehe dir, Jerusalem. Du wirst nicht rein werden. Wie lange noch?